weil Liebe und die Brotzeit für uns zwei. Schlepp ich auf den höchsten Berg hinauf und bei jeder Rast, wenn du Durst und Hunger hast, gib's ein bisschen was von dem und ein bisschen was von dem. Denn hinter einer großen Latschen, da ist es manchmal sehr bequem. Edel, edel, weiß, weiß, Mädel, Mädel, heiß, heiß. Und die gute Luft, was braucht der Mensch noch mehr? Und wohin ich schau, schau, ist der Himmel blau, blau. So ein schöner Tag, da sag ich gern zu dir, rück näher her zu mir. Da sag ich gern zu dir, rück näher her zu mir. Auf der Hütte wird gejodelt und getanzt und durchs kleine Fenster blitzt der Mond. Edelweiß am Hut und der Rotwein schmeckt so gut. Deine Augen sind so klar und die Lippen sind so nah. Kaum hab das schöne Ich genossen, da ist der Morgen auch schon da. Edel, edel, weiß, weiß, Mädel, Mädel, heiß, heiß. Und die gute Luft, was braucht der Mensch noch mehr? Und wohin ich schau, schau, ist der Himmel blau, blau. So ein schöner Tag, da sag ich gern zu dir, rück näher her zu mir. Da sag ich gern zu dir, rück näher her zu mir. Mit Webradio-Werbung neue Kunden gewinnen. Aktion.audimark.de. Outdoor-Bekleidung für echte Männer. Jede Jahreszeit und jedes Wetter. Herrenoutdoor.de bietet dir preiswerte Bekleidung zum Wohlfühlen. Nur echte Männer bestellen unter herrenoutdoor.de. Herrenoutdoor.de, der Onlineshop für echte Männer. Jetzt bestellen! Große Auswahl und echt schick. Das Leben ist so leicht mit Kick. Dazu noch günstig und ganz nah. Wollen Sie beim Training nicht nur eine gute Figur machen, sondern auch gut aussehen? Dafür gibt es jetzt bei Kick Männer Sportswear von Uncle Sam und vieles mehr. Schon ab 5,99 €. Kick. Sympathisch, clever, gut.